Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Was ist? Sind Sie sprachlos? Das wird sich geben. Also gut, Herr Arnowski. Sie wollen mir das hier verkaufen, oder? Nein, Herr Hoffmann. Gekauft haben Sie das doch schon, oder? Eine Fangfrage? Ich wundere mich, dass Sie es keine Suggestivfrage nennen. Das Wort ist Ihnen doch nicht fremd geworden. Hosen runter, Arnowski. Was wollen Sie? Sagt Ihnen das Wort Wahrheitsfindung auch nichts mehr, Herr Hoffmann? Und angenommen, Sie finden die Wahrheit, was dann? Hängt davon ab, wie die Wahrheit aussieht. Lieber Herr Arnowski, soll ich Ihnen mal was über Ihren Vater erzählen, Ihren unehelichen Erzeuger? Die Wahrheit über den smarten Geschäftsmann Klaus Simoneit? Genau darum wollte ich Sie bitten. Als uneheliches Kind habe ich so gut wie nichts von meinem Vater gehabt. Nachdem auch meine Mutter tot ist, möchte ich jetzt wenigstens von Ihnen die Wahrheit über ihn wissen. Die volle Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit. Lieben Sie diese alten Floskeln wirklich nicht mehr? Die Wahrheit bis zum bitteren Ende. Das bittere Ende eingeschlossen, damit wir uns nicht missverstehen. Geben Sie mir Bedenkzeit. Eine Nacht. Haben Sie nicht gesagt, dass Ihr neuester Film so heißt? Nacht über Deutschland oder so ähnlich? So ähnlich. Eine Nacht also? Gut, eine Nacht Bedenkzeit, Herr Hoffmann. Ich spüre die verdammte Versuchung, tatsächlich mit der Wahrheit herauszurücken. Schonungslos. Denn wen, Herr Arnowski, wen soll ich eigentlich noch schonen? Die Peitschenlampe muss weg. Wieso? 1932 gab es noch keine Peitschenlampen. Wir können die Kameraeinstellung so machen, dass die Peitschenlampe nicht ins Bild kommt. Nein, nein, das wäre mir zu billig. Und was es kostet, ist dir egal. Es ist mir immer egal, was es kostet. Das höre ich gern. Bitte? Äußerst sympathisch. Wer sind Sie denn? Herr Peter Arnowski, der Fernsehregisseur, wenn ich nicht irre. Wer hat Sie durchgelassen? Ich habe einen Brief für Sie. Sehr persönlich. Störe ich vielleicht? Ja, Sie stören. Also gut, kümmere dich mal um die Peitschenlampe. Und die Fernsehantennen müssen natürlich auch alle weg. Alle? Alle! Die ganze Straße runter! Bitte! Also, was wollen Sie? Sie stören. Auch ich nehme es immer sehr genau. Lasse fünf nicht gerne gerade sein, wie man sozusagen pflegt. Ja, also, wer sind Sie? Ich bin Portier. In dem Hotel, in dem Herr Hoffmann sich eine Kugel durch den Kopf gejagt hat. Was? Wie bitte? Ich habe ihn gefunden. Ich habe auch einen Brief gefunden. Die Fotokopie habe ich bei mir. Und das Original ist bei der Polizei? Nein. Wo denn? In Sicherheit. Was heißt das? Ich hätte normalerweise den Brief nicht angerührt. Nur die Adresse hat mich daran gehindert, ihn der Polizei zu überlassen. Er war an mich adressiert? Mm-mm. Er war an die Polizei adressiert. Hier, bitte, lesen Sie. Darum hielt ich es für meine Pflicht als Mitmensch. Aha. Und jetzt... Jetzt wollen Sie mich erpressen. Das würde ich nicht so nennen. Erpressung, oder? Haben Sie es so genannt, Herrn Hoffmann gegenüber? Ich wollte kein Geld, ich wollte nur die Wahrheit. Schön, wenn sich die Interessen so aufteilen lassen. Ich sage immer, von der Wahrheit kann ich mir nichts kaufen, was ich von 5000 Mark nicht sagen würde. Er schläft. Ja. Ja. Dann wecke ich ihn. Papa. Hallo. Papa. Papa. Marian. Wo bin ich? Immer noch in der Klinik, Papa. Klinik? Leider. Hallo. Wer ist dieser Mann? Papa. Den kenne ich doch. Na, erkennst du mich ein wenig wieder, Papa? Ich bin Lothar. Guten Tag, Papa. Das ist schon wieder dieser Irre, der mich Papa nennt. Hol die Schwester, Marion. Gott, mach doch nicht wieder die ganze Klinik verrückt, Papa. Nenn mich Papa. Dabei habe ich gar keinen Sohn. Beruhige dich doch, Papa. Ein Verrückter oder bin ich verrückt geworden? Nein. Nein, das nicht. Papa, ich bin dein Schwiegersohn. Simonal? Das soll Simonal sein? Klaus Simonal? Nein, Lothar. Lothar Bresser. Schwester! Geh lieber raus, Lothar. Schwester! Kannst du deinem Vater nicht erklären, dass ich ihn seit 10 Jahren Papa nenne und der Vater seines Enkels bin? Schwester! Beruhige dich doch, Papa! Das macht doch gar keinen Zweck, Lothar. Schwester! Hör dich auf, ihn Papa zu nennen. Du siehst doch, wie ihn das aufregt. Schwester! Was ist denn, Herr Hoffmann? Was ist denn los? Du schmeißt mir diesen Wahnsinnigen raus! Der bildet sich ein. Simonat! Klaus Simonat! Ich weiß wirklich nicht, was der sich einbildet! Holen Sie die Pfleger zur Hilfe, Schwester! Mit diesem Wahnsinnigen werden Sie doch allein gar nicht fertig! Die Lähmung der linken Körperhälfte hat sich nahezu völlig zurückgebildet. Von der Sprachstörung ist überhaupt nichts mehr zu merken. Allenfalls seine Sehkraft lässt noch zu wünschen übrig. Tja, gnädige Frau, Herr Bresser, vom ärztlichen Standpunkt muss man mit dem Zustand Ihres Vaters sehr zufrieden sein. Ja, ja, Herr Professor. Aber geistig ist er doch völlig, wie soll ich sagen? Nein. Er ist bewusstseinsklar, er denkt geordnet, er reagiert angemessen. Also mir gegenüber nicht. Es ist schon peinlich, wie mein Vater jedes Mal nach Schwestern und Pflegern schreit, um diesen Wahnsinnigen, wie er meinen Mann nennt, rausschmeißen zu lassen. Was kann er nur so plötzlich gegen mich haben? Er lebt in einer anderen Zeit und erkennt sie nicht. Er weiß gar nicht mehr, dass er überhaupt einen Schwiegersohn hat. Also muss er jemanden, der das behauptet, für wahnsinnig halten. Er redet immer von 1964. Nach und nach kann die Erinnerung an die vergangenen Jahre durchaus zurückkehren. Aber warum können wir ihm nicht klar machen, dass seit 1964 18 Jahre vergangen sind? Er begreift einfach nicht, dass er nur sein Gedächtnis verloren hat. Da kann man reden, so viel man will. Sie sollten sich nicht in die Therapie einmischen. Liebes Kind, wenn ich Sie nach alter ärztlicher Sitte so anreden darf, wie alt sind Sie denn? Muss ich das sagen? Nein, das müssen Sie nicht. Das steht ja hier in der Krankengeschichte. Marion, einzige Tochter, geboren 1946. Dann sind Sie jetzt 36. Ja. Sie sei von ihm verhätschelt, verzogen und völlig verdorben worden. Mit 18 Jahren sei sie von ihm in die Arme eines berüchtigten Weiberhelden niedrigster Herkunft getrieben worden. Was lesen Sie denn da vor? Die Anamnese. Das, was ihre Mutter dem Stationsarzt erzählt hat. 3 Tage vor der schon festgesetzten Hochzeit sei dieser Draufgänger, dem sexuell viel mehr an der Mutter gelegen hätte. Dann erfahre ich also nach 18 Jahren die Wahrheit über meine Mutter und Klaus Simonait. Klaus Simonait? Nach dem fragt er doch jeden Tag. Ist das der Bräutigam, der 3 Tage vor der Hochzeit im Swimmingpool ertrank? Ertrunken aufgefunden wurde, müsste es heißen. Für Ihren Vater lebt dieser Klaus Simonait noch. Und darum akzeptiert er mich nicht als Schwiegersohn? Nun, Herr Bresser, wie ich ja lese, sind Sie bereits der vierte Schwiegersohn. Sei Marion durch ihr Liebesleben zum Gespött der Gesellschaft geworden? 4 Ehen hätten an ihrer Mannstollheit nichts geändert. Von Ehemann zu Ehemann habe sie sich verschlechtert. Der jetzige sei einfältig, unfähig, glücklos und langweilig. Er sei für den Patienten ein rotes Tuch. Unglaublich. Nun ja, Herr Bresser, Sie müssen schon entschuldigen, aber wir Ärzte sehen das völlig wertneutral. Darum lese ich es Ihnen vor. Unglaublich. Aber was in dieser Anamnese nicht steht? Warum hat Ihr Vater sich das Leben nehmen wollen? Das frage ich mich auch. Aber noch mehr frage ich mich, ob er bei Ihnen wirklich noch in den besten Händen ist. Wenn Sie ihn nach Hause nehmen wollen, bitte. Warum bringen Sie ihm nicht bei, dass wir nicht mehr das Jahr 1964 haben? Warum belügen Sie ihn? Liebe Frau Bresser, ich lüge nie. Aber Sie sagen ihm nicht die Wahrheit. Das ist etwas ganz anderes. Auf einen so schwerkranken Menschen muss man eingehen. Durch Widerspruch, das haben Sie nun selbst erlebt, treiben Sie ihn nur in unkontrollierbare Erregungszustände. Was ist eine Wahrheit wert, die er nicht akzeptiert? Was ihm nicht passte, hat er noch nie akzeptiert. So viel Starrsinn haben Sie noch nie erlebt. Starrsinn? Das ist nicht einmal schlecht beobachtet. Scheuklappen wäre ein anderer laienhafter Begriff. Sie wissen doch, was Scheuklappen sind. Mein Großvater hatte mal einen nervösen Gaul. Der Vergleich ist übrigens gar nicht schlecht. Finden Sie? Mein Vater und nervös. Hat er sich immer in der Gewalt. Aber in was für einer Gewalt? Ein Wesen, das die Gewalt liebt. Großvater hat den verdammten Gaul auch falsch eingeschätzt. Bis er von einem mörderischen Hufschlag an der Schläfe getroffen wurde. Herr Professor, wir nehmen unseren Vater wohl doch lieber nach Hause, bevor Sie einen Tierarzt hinzuziehen. Papa, wir sind zu Hause. Er schläft immer noch. Hallo, Papa. Aufwachen. Die haben ihm ein zu starkes Beruhigungsmittel gegeben. Die ganze Fahrt über hat er geschlafen. Hoffentlich kriegen wir ihn wieder wach. Aufwachen, Papa. Kallemann, komm zu dir, komm schön. Wo bin ich? Zu Hause. Ich bin so benommen. Das muss von dieser Spritze kommen. Ach, Papa. Warum gibt man mir Spritzen? Für den Kreislauf. Komm jetzt. Mutti und ich helfen dir. Wohin wollt ihr mich bringen? Was ist da hinter diesen weißen Mauern? Ich will nach Hause. Es ist nicht mehr unser altes Haus. Das haben wir schon lange verkauft. Warum? Das verstehst du jetzt auch nicht. Komm erst mal. Jetzt bist du hier zu Hause. Was soll das heißen? Das ist wohl eine Klapsmühle, hm? Papa. Eine kleine private Klapsmühle, in die ihr mich für den Rest meiner Tage stecken wollt. Marion, das geht nicht gut. Eine Irrenanstalt. Ich schwöre dir, es ist keine Irrenanstalt. Ich lasse mich nicht zu anderen Wahnsinnigen sperren. Es gibt hier keine Wahnsinnigen. Auch du bist nicht wahnsinnig. Ja, aber irgendetwas stimmt doch nicht. Das merke ich. Hallo? Hallo? Da seid ihr ja endlich. Herzlich willkommen zu Hause, Papa. Der Wahnsinnige. Das ist der Beweis. Eine Irrenanstalt. Eine Irrenanstalt. Hilfe! Schwester! Eine Irrenanstalt! Simonheit! Klaus! Klaus Simonheit! Hilfe! Oh, Schwester, Hilfe! Eine Irrenanstalt! Hilfe! Es war tatsächlich eine einzige Katastrophe, Herr Professor. Ich hatte ja gewarnt, gnädige Frau. Aber Ihre Tochter hat es so gewollt. Also gut, jetzt haben wir ihn ja wieder zurückgebracht. In diese Klinik hier. die ja noch aus Kaiser Wilhelms Zeiten stammt. Und sein Zimmer hat ja nun auch wirklich nichts, was in den letzten 18 Jahren erneuert worden ist. Es ist in der Tat einer der ältesten neurochirurgischen Kliniken Deutschlands. Dieses Haus hat Geschichte. Im Augenblick belagert uns sogar das Fernsehen. Wie schön für Sie. Ja, die drehen einen historischen Film. Das ist eine köstliche Idee. Ja. Wenn ich nur eine Idee hätte, wie wir mit unserem Patienten einen Schritt weiterkommen könnten. Mein Name ist Arnowski. Peter Arnowski. Ich bin der uneheliche Sohn von Klaus Simoneit. Also darum kommen Sie mir so bekannt vor. Die Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend. Findest du nicht auch, Marion? Naja, eine gewisse Ähnlichkeit. Ja, und die Stimme. Also ich bin ganz aufgeregt. Aber Klaus sah doch besser aus. Er war gepflegter und nicht so schrecklich jung. Er war damals 40 und ich bin 35. Sie sind genau Ihr Vater. War Ihnen eigentlich bekannt, dass er einen unehelichen Sohn hatte? Mich? Nein. Sie scheinen nicht gerade sein Stolz gewesen zu sein. Trotzdem ist es irgendwie ein Wiedersehen. Und darauf müssen wir doch anstoßen. Cognac? Nein, Mutti, nicht schon am Vormittag. Wir könnten ihn zum Abendessen einladen und dann in Ruhe alles besprechen. Besprechen? Was denn besprechen? Wollen Sie wirklich etwas mit uns besprechen, Herr Arnowski? Vielleicht wissen Sie gar nicht, dass ich über den Tod meines Vaters hinaus Ihrem Vater verbunden geblieben bin. Bitte? Nicht direkt, aber über meine Mutter, Lore Arnowski. Lore Arnowski? Meine Mutter war stille Teilhaberin an der Papierfabrik ihres Mannes. 49% des Kapitals. Ah. Wussten Sie das wirklich nicht? Die Papierfabrik ist nur eine von vielen Unternehmungen meines Vaters. Aber genau die eine, die Ihr Vater meinem Vater zum Hochzeitsgeschenk machen wollte. Geschenk? Mein Vater hatte das sogar schriftlich. Aber da er ertrank, 3 Tage vor der Hochzeit mit ihrer Tochter, gab es für ihn natürlich auch kein Hochzeitsgeschenk mehr. Das Gericht setzte damals meine Mutter als Haupterbin ein. Sie erbte im Wesentlichen einen Gebrauchtwagen. Den weißen Thunderbird. Oh Gott, ein Traumwagen. Benutzt sie noch, Ihre Mutter? Meine Mutter ist vor einem Vierteljahr gestorben. Den weißen Traumwagen hatte sie damals natürlich gleich verkauft. Aber da war noch etwas, dieser Vertrag zwischen ihrem Mann und meinem Vater über das Hochzeitsgeschenk. Lore Arnowski, da war doch was. Ja. Na, was heißt das ja? Jetzt ist es wieder weg. Die Papierfabrik wäre natürlich nur im Falle einer Heirat das Eigentum meines Vaters geworden. Aber über seinen Tod hinaus fühlte sich ihr Mann irgendwie an sein Wort gebunden. So jedenfalls hat er es meiner Mutter erklärt. Er übertrug ihr daher einen Anteil an der Papierfabrik. Wie das alles zusammenhing, habe ich erst am Sterbebett meiner Mutter erfahren. Jetzt fällt es mir wieder ein. Papa erzählte mir, dass eine gewisse Lore Arnowski gestorben ist. Und das ist nun nach 18 Jahren der Dank, hat er ganz aufgebracht gesagt. Er war wahnsinnig erregt. Er sagte auch noch etwas von einem übergeschnappten Fernsehmann. Aber wie das zusammenhing, habe ich nicht begriffen. Der übergeschnappte Fernsehmann bin ich. Oh. Ich hatte mich nach dem Tod meiner Mutter mit ihrem Mann in Verbindung gesetzt. Im Nachlass meiner Mutter hatte ich einige Briefe gefunden, die mein Vater ihr damals geschrieben hatte. In den Wochen vor seinem Tod. Er versprach ihr einen Geldregen. Ich begann mich für diese Affäre, von der ich bisher kaum etwas gewusst hatte, zu interessieren. Einige Fragen blieben offen. Ich besuchte ihren Mann, legte ihm die Briefe vor und bat ihn, mir zu helfen. Finanziell zu helfen? Irgendeine schmutzige kleine Erpressung? Und nachdem Sie meinen Vater zu einem Selbstmordversuch getrieben haben, wollen Sie Ihr Glück bei uns versuchen? Aber Marion, Papa wollte sich doch bestimmt nicht wegen dieser alten Briefe erschießen. Nach 18 Jahren. Um auf die Frage Ihrer Tochter zu antworten, ich wollte und will keine finanzielle Hilfe. Wenn ich mich völlig ungewollt an seiner Kurzschlussreaktion mitschuldig gemacht haben sollte, dann kann ich das nicht wieder gut machen. Aber vielleicht kann ich trotzdem einen Beitrag zu seiner Genesung leisten. Waren Sie Arzt, bevor Sie zum Fernsehen gingen? Nein, da verwechseln Sie mich wohl mit einem anderen. Es hängt allerdings mit meiner Arbeit beim Fernsehen zusammen. Ich drehe gerade eine fünfteilige Serie, die 1932 spielt. Nach Möglichkeit drehen wir an den Originalschauplätzen, die wir natürlich wieder genauso herrichten müssen, wie sie 1932 waren. Einige Szenen spielen in der neurochirurgischen Klinik. Viel muss an dem alten Kasten ja nicht verändert werden, aber wir brauchten die Erlaubnis des ärztlichen Direktors. Sprechen Sie etwa von diesem Ekelprofessor Bleiprinz? Ein ungewöhnlicher Mann, ja. Aber das hat auch seine guten Seiten. Er denkt ungewöhnlich. Als ich ihm mein Vorhaben erklärte, assoziierte er das mit einem Fall, der ihm Kopfzerbrechen machte. Er sagte, auf diese Weise könnten Sie vielleicht einem Patienten von mir über eine Krise hinweghelfen, wenn Sie dessen Umwelt wieder so herrichten, wie sie vor vielen Jahren war, kämen wir vielleicht einen guten Schritt voran. Man müsste seine Umwelt von 1964 nochmal aufbauen. Wollen Sie etwa einen Film über unser Leben vor 18 Jahren drehen? Nein, nein, Professor Bleiprinz meinte etwas ganz anderes. Und ich habe diese Idee, die er selber natürlich wieder fallen ließ, aufgegriffen. Ich möchte die Zeit für ihn um 18 Jahre zurückdrehen. Wir müssten sein altes Haus zurückkaufen, was nicht mal ein schlechtes Geschäft wäre. Ich habe bei dem heutigen Besitzer schon mal vorgefühlt. Er ist ein Opfer der Pleitewelle und würde sehr günstig verkaufen. Wir müssten alles wieder genauso herrichten, wie es vor 18 Jahren war. Das Haus liegt ja in einem Park und von der Umwelt weitgehend abgeschlossen. So könnten wir leicht verhindern, dass er mit fremden Leuten in Kontakt käme. Sie gehören in eine Klapsmühle. Sie meinen zusammen mit Ihrem Vater? Also was erlauben Sie sich? Ich weiß, dass es im ersten Augenblick verrückt klingt. Verrückt und undurchführbar. Und natürlich gibt es da viele Probleme. Das geringste wäre noch das Radio. Und da könnten wir ein altes Gerät mit Kassetten präparieren. Aber selbst wenn das möglich wäre, wie soll es enden? Ihr Mann wird nicht endgültig in die Zeit vor 18 Jahren zurückkehren können. Länger als ein paar Wochen können wir ihm die Illusion nicht schaffen. Aber in dieser Zeit kann sich sein Geist erholen. Und plötzlich erinnert er sich wieder an die Wahrheit? Das wohl kaum, aber er hat wieder ein Zuhause. Wenn er nachts aufwacht, weiß er, wo er ist. Er findet jeden Weg im Dunkeln. Er findet jeden Lichtschalter. Jeder Schritt, jeder Griff wird ihm schnell wieder zur Gewohnheit. Er wird nicht in Panik geraten, wenn man ihn vorsichtig wieder mit der Wirklichkeit konfrontiert. Mir leuchtet das ein, Marion. Ein Zuhause, gut. Aber so, wie es vor 18 Jahren war? Da müssten wir doch auch so sein, wie wir vor 18 Jahren waren. Da könnten wir mit Miedern und geschickt geschnittenen Kleidern sehr viel machen. Auch unsere Experten fürs Gesicht, die Visagisten, bringen wahre Wunder zustande. Und wie ist es mit Ihrem Vater, mit Klaus Simoneit? Mein Vater glaubt doch, dass er noch lebt. Ich werde die Rolle meines Vaters übernehmen. Was mir an Ähnlichkeit noch fehlt, das kriegen wir schon hin. Also ich finde das alles ungeheuer faszinierend. Die Zeit noch einmal um 18 Jahre zurückzudrehen. Es ist irgendwie schizophren. Vielleicht kann es ihm gerade deshalb helfen. Also, an meinem guten Willen soll es auch nicht scheitern. Herr Arnowski, Marion war damals sehr in Ihren Vater verliebt. Sie würden sich als sein Darsteller unter den Augen meines Mannes sehr viele Zärtlichkeiten von Marion gefallen lassen müssen. Und Sie würden auch zu ihr ins Schlafzimmer müssen. Und wer weiß, was Ihnen auf dem Rücksitz des weißen Thunderbirds im Hinblick auf meine Mutter blüht. Jetzt brauchen Sie mir nur noch zu drohen, dass ich auch am 15. November im Swimmingpool ertrinken werde wie mein Vater 1964. Malen Sie den Teufel nicht an die Wand. Die Tür hat damals noch nicht gequietscht. Aber sonst hat sich an der Sauna nichts geändert. Mhm. Halt doch, der Ofen ist neu. Wissen Sie noch, welches Modell Sie hatten? Wir könnten es von der Firma erfahren. Sofern sie nicht auch von der Pleitewelle erwischt worden ist. Na, die Liegen hier um den Swimmingpool sind ja nun bestimmt nicht original 1964. Da müssten wir noch alte Fotos haben. Hier in der Schwimmhalle haben wir gefeiert, getrunken, fotografiert. Ich bin ja eine große Schwimmerin. Wissen Sie, dass ich mit 17 Jahren deutsche Meisterin über 100 Meter Brust war? Rücken, dachte ich. Mein Vater hat es in einem seiner Briefe erwähnt. Die Meisterin in der Rückenlage versucht nun, mir das Schwimmen beizubringen. Es scheint Ihnen nicht gelungen zu sein. Aber Sie dürfen mir keine Schuld an seinem Tod geben. Es war unmöglich, ihm das Schwimmen beizubringen. Er hatte ein zu hohes spezifisches Gewicht. Einfach zu schwere Knochen. Diese Knochen habe ich von ihm geerbt. Jedenfalls kann ich auch nicht schwimmen. Haben Sie es schon mit einer guten Lehrerin versucht? Wir werden es miteinander versuchen müssen. Oder wusste Ihr Mann nichts von den Schwimmstunden? Natürlich wusste er davon. Er war ja häufig dabei. Oft habe ich mit beiden geübt, denn mein Mann konnte auch nicht schwimmen. Ich höre ihn noch sagen, komm raus, Klaus, geben wir es auf, wir beide lernen es nie. Es war dann tatsächlich die letzte Schwimmstunde. Marion und ich fuhren zur Anprobe in die Stadt, das Hochzeitskleid. Die Männer gingen in die Sauna. Dann war Ihr Mann dabei, als mein Vater ertrank? Nein, er machte nur den ersten Saunagang mit. Dann fühlte er sich nicht gut und ging ins Bett. Ihr Vater ertrank wahrscheinlich nach dem dritten Saunagang. Hier, in diesem Pool? Ja. Nach jedem Saunagang lief er erst an die frische Luft, draußen im Park, hinter der Schwimmhalle. Dann in vollem Lauf und mit einem tollen Kopfsprung ins kalte Wasser. Als Nichtschwimmer mit einem Kopfsprung ins Wasser? Ja, man kriegt ja überall Grund. Die Wassertiefe ist konstant 1,60 Meter. Wie konnte er dann ertrinken? Ein Schwächeanfall, hat unser Hausarzt gemeint. Ihr Hausarzt? Gab es denn keine gerichtsmedizinische Untersuchung? Doch. Mein Mann hat das verlangt. Er war es, der der Kriminalpolizei den Floh ins Ohr setzte. Er hat den Kommissar gefragt, kann nicht ein sehr guter Schwimmer bei einer Wassertiefe, die immerhin bis ans Kinn geht, einen körperlich an sich überlegenen Nichtschwimmer von den Beinen reißen? Hat er dabei an Sie gedacht? Natürlich. Er hat mich ja gleich gefragt, als wir die Leiche gefunden haben. Hast du es etwa zu weit getrieben? Aber Sie waren doch mit Marion zur Anprobe fort. Ja, ja. Aber ich bekam Streit mit Marion und ging ins Kino. Ich war dann auch noch in einer Bar. Ich kam als Letzte nach Hause. Aber ein richtiges Alibi hatte Marion auch nicht. Und sie ist auch eine sehr gute Schwimmerin. Und sie hatte Grund zur Eifersucht. Natürlich war dieses gegenseitige Misstrauen Wahnsinn. Und insofern war die gerichtsmedizinische Untersuchung ein Segen. Einwandfreier Tod durch Ertrinken bei einem Schwächeanfall. Mit 40? Ja. Es war sehr tragisch. Und er hat noch Witze über den Tod gemacht. Ich wurde 1945 rechtskräftig zum Tode verurteilt. Ich habe meinen Tod schon hinter mir, hat er mir mal gesagt. Wissen Sie da eigentlich Näheres? Sie nicht? Nein. Er wollte nicht mit der Sprache heraus. Er hatte die Tochter eines SS-Bonzen verführt und wurde dabei von dem erwischt. Und der hat ihn nicht auf der Stelle erschossen? Er hat es versucht, aber das Mädchen warf sich dazwischen. Und tragischerweise wurde sie von der Kugel getötet. Mein Vater konnte entkommen, wurde dann aber gefasst und vor eines der damaligen Sondergerichte gestellt. Der Gerichtsvorsitzende, ein gewisser Dr. Statthalter, lastete den Tod des Mädchens meinem Vater an. Deshalb das Todesurteil. Dr. Franz Statthalter? Sie kennen den Namen? Ihr Vater hat mich damals gefragt, ob ich ihn kenne. Und hat mein Vater eine Antwort bekommen? Ihr Vater bekam doch alles, was er wollte. Und wie war die Antwort? Den Namen Franz Statthalter habe ich zum ersten Mal von ihm selber gehört. Aha. Herr Linde? Ja? Karl? Bist du wach? Ich bin wach. Ich habe schlecht geschlafen. Oh. Aber nur, weil ich so glücklich bin. Ich liege schon lange wach und genieße es, dass ich wieder zu Hause bin. Sag mal, was haben wir heute für ein Datum? Der 16. September, glaube ich. 1964? Ja. Was sonst? Was sonst? 1982? Wie kommst du auf 1982? Du brauchst mich nicht gleich für verrückt zu halten. Vieles kommt mir heute so vor wie in diesem berühmten Zukunftsroman von Orwell. George Orwell. Das Jahr 1982. Nein, 1984. Ich rede die ganze Zeit von 1984. Bis dahin haben wir noch 20 Jahre. Ja, ja. Oder? Oder auch nicht. Ich kenne den Roman nicht. Dann ist es also sicher... Das klingt etwas komisch, denn ist es sicher, dass Marion in 6 Wochen Klaus heiratet? In 6 Wochen kann viel passieren. Passieren kann immer was. Sag mal, wie ist es eigentlich passiert? Was habe ich gemacht und warum? Es war ja doch ein Kopfschuss. Oder lügt man mich an? Niemand lügt dich an. Es war ein Unglück. Beim Hantieren mit der Pistole hat sich versehentlich ein Schuss gelöst. Herr Linde, glaub mir, ich kann mich an nichts erinnern. Der Professor sagt, dass das ganz normal ist. Und? Und ist sonst auch alles in Ordnung? Ja, was soll denn nicht in Ordnung sein? Immer noch die große Liebe zwischen Marion und Klaus? Ja, ja. Du weißt, was ich meine. Nein, das weiß ich nun wirklich nicht. Natürlich liebt er Marion, so wie er alle Frauen liebt. Fast genauso, wie er das Geld liebt. Ich fürchte... Nein. Ich hoffe. Ich hoffe, dass mein Geld nicht die große Liebe seines Lebens wird. Ist er eigentlich mal wieder vertraulich geworden? Aber Karl... Hat er dir mal wieder Fragen gestellt? Hat er dich nicht mal nach einem Dr. Franz Statthalter gefragt? Ja, das hat er. Und zufällig kann ich mich auch noch daran erinnern, was du mir darauf geantwortet hast. Dr. Franz Statthalter nie gehört. Ich hatte den Namen längst wieder vergessen, aber du nicht. Nach 18 Jahren. Jetzt hast du dich verplappert. Nein, nur versprochen. Nach 18 Wochen wollte ich sagen. Nein, nein, jetzt lügst du mich an. Er hat dir erzählt, was vor 18 Jahren passiert ist. Na, Moment, es sind inzwischen 19 Jahre. Da habt ihr euch verrechnet. 1945. Was ist 1945 passiert? Was so passierte? 1945. Chaos. Eine damals ganz alltägliche Geschichte. Klaus wurde von einem Sondergericht, dessen Vorsitz ein gewisser Dr. Franz Statthalter führte, zum Tode verurteilt. Und was hast du mit diesem Dr. Franz Statthalter zu tun? Ich war sein Chauffeur und sein Gärtner. Es war besser als Soldat an der Ostfront. Er hat mich für unabkömmlich erklären lassen. Er hat überhaupt viel Gutes getan. Auch diese Todesurteile. Er wusste nämlich genau, dass die nie vollstreckt werden würden. Denn das Ende war ja abzusehen. Bei einem Freispruch hätte sich die SS Klaus geschnappt und kurzen Prozess gemacht. Trotzdem hätte man Statthalter nach dem Krieg hingerichtet. Als die Russen Breslau erreicht hatten, wurde er mit mir zum Volkssturm abgeschoben. Er setzte seine Frau noch in den letzten Zug nach Westen. Bei den Kämpfen um Weißwasser ist er gefallen. 3 Meter neben mir, zerfetzt von einer Stalinorgel. Klaus hat mich später wiedererkannt. Ich war ja Statthalters Chauffeur. Da hat er mich ein paar Mal gesehen. Klaus hat mir aber geschworen zu, keinem Menschen ein Sterbenswort darüber zu sagen. Und jetzt hat er es doch getan. Nein, das hat er nicht. Aber warum eigentlich nicht? Was ist an der ganzen Geschichte so furchtbar? Für dich so furchtbar? Ja. Ja, jetzt muss ich es dir sagen. Unser Startkapital nach dem Krieg. Der Beutel mit den Diamanten. Statthalter stammte aus einer reichen Familie. Mit den Diamanten wollte er sich durchschlagen. Wenn du die Diamanten nicht genommen hättest, hätten die Russen sie bekommen. Ja, aber nach dem Gesetz gehören die Diamanten seiner Frau. Er hat sie gehasst. Aber sie lebt noch. Und sie würde mich verklagen, wenn Klaus auspackt. Und einen Prozess würde ich nicht überleben. Geschäftlich meine ich. Du weißt, was mein guter Name wert ist. du nicht? Ich höre auf das Radio. Schlager. Schnulzen. In was für Zeiten leben wir? Eine Frage, die immer Gültigkeit hat. 1964. Ich verlange natürlich zum Frühstück nicht Mozart. Ach, Marion, bitte mach das Radio aus. Ich bin nervös geworden. Weißt du denn, warum du nervös geworden bist? Nein. Warum? Ja. Weißt du es? Nein. Das heißt, es hängt irgendwie mit dem Krankenhaus zusammen. Da habe ich manchmal die Radiomusik aus dem Schwesternzimmer gehört, ein Albtraum. Manchmal habe ich mich gefragt, ob ich träume. Entsetzliche Musik. Wer weiß, was Sie da wieder für einen Sender aufgegabelt haben. Warum schmeckte der Zwieback heute so anders? Du passt wirklich auf, das muss man dir lassen. Papa, wie du siehst, hat sich die Marke nicht geändert, aber... Aber während du im Krankenhaus warst, haben die Amis die Firma aufgekauft. Amerikanischer Geschmack. Ja. Gib mir mal die Zeitung, Herr Linde. Soll ich dir nicht lieber vorlesen, Karlemann? Nein, ich will's selber versuchen. Mit den Augen geht's ja immer besser. Die Schlagzeilen müsste ich schon lesen können. Also gut. Hier die Zeitung von heute, 16. September 1964. CDU und FDP wollen die Koalition loyal fortsetzen. Loyal, wer's glaubt, wird selig. Er hat für Treffen der westlichen Regierungschefs. Na, was sagt ihr nun? Ich finde es dringend nötig, dass sich die westlichen Regierungschefs treffen. Marion, Kind, willst du jetzt bei der Politik mitreden? Ich meine natürlich, was ihr zu meinen Augen sagt. Am Anfang war ich doch blind. Ja. Hat Moskau eine Superwaffe? Was ist es? Lies mir das Kleingedruckte mal vor, Herr Linde. Der sowjetische Ministerpräsident Khrushchev deutete gestern Abend an, dass die Sowjetunion jetzt über eine furchtbare Waffe verfügt, mit der die ganze Menschheit vernichtet werden könne. Eine Erpressung. Weiter. Heftige Reaktionen bei der CDU/CSU haben Äußerungen erregt, die der FDP-Vorsitzende Mende und sein Stellvertreter Weyer getan haben. Weyer hatte am Wochenende festgestellt, die FDP wolle auf jeden Fall verhindern, dass Franz Josef Strauß nach der Bundestagswahl 1965 wieder Minister wird. Beinstoß und Ausatmen. Beinstoß und ausatmen und die Arme kräftig durchziehen. Beinstoß und ausatmen, Arme vor der Brust zusammen und wieder der Beinstoß. Po höher, Po höher. Der Po geht ja völlig unter. Ich lerne es nie. Wie Ihr Vater. Wenn ich mein Vater wäre, hätte ich heute nach dem Kalender von damals meine letzte Schwimmstunde gehabt. Wie soll das nun alles weitergehen, Herr Arnowski? Sie können doch nicht in 3 Tagen Marion heiraten. Spätestens in 3 Tagen ist das Spiel aus, das ist klar. Dann müssen wir es wagen, ihn mit der Wahrheit zu konfrontieren. Schade, dass ich nur mit einem Schlag wieder 18 Jahre älter werden muss. Hallo. Er kommt. Hat er uns beobachtet? Psst. Hallo. Macht ruhig weiter, ich wollte auch ein kleines Bad nehmen. Ja, was macht die Kunst, Klaus? Ja, ich lerne das Schwimmen nie. Er hat einfach zu schwere Knochen. Er geht unter wie ein Stein. Du fährst heute Abend nach dem Abendessen mit Marion zur Anprobe? Ja. Marion probiert das Hochzeitskleid noch einmal an. Aha. Zum letzten Mal. Mhm. Naja, dann können wir Männer ja in die Sauna gehen. Wie lange noch? Noch 5 Minuten. Ich vertrag die Sauna nicht mehr so gut wie vor der Operation. Du bist älter geworden. Das ist es. Komisch. Ich fühle mich so alt. Ich fühle mich wie 72. Wieso gerade wie 72? Ja, im Krankenhaus hatte ich manchmal Wahnvorstellungen. Wahnvorstellungen? Ja, hat man dir nichts davon erzählt? Nein. Ich glaubte manchmal, alle wollten mich überzeugen, dass plötzlich 18 Jahre vergangen sind. Und wir im Jahre 1982 leben. Ja, dann wäre ich doch jetzt genau 72 Jahre alt. Und ich 58. Sehe ich wie 58 aus? Ach, du nicht. Aber Marion und Herr Linde kommen mir manchmal so gealtert vor. Deine Sehkraft. Du siehst die Dinge noch nicht richtig. Ich stelle mich blind. Nein, so meine ich das nicht. Das stimmt auch nicht. Manchmal sehe ich zu viel. Ich höre zu viel. Ich merke zu viel. Jedenfalls mehr, als mir lieb ist. Ich lasse es mir nur nicht anmerken. Und warum nicht? Sollen die Leute denn wissen, dass ich einen Dachschaden habe? Ich tue so, als ob ich mich verhört habe, als ob ich mich getäuscht habe. Ich schalte einfach ab. Oder ich rede von Albträumen. Aber es sind keine Träume. Nur vieles ist albtraumhaft, ja, aber... Ja, es ist vielleicht meine Schuld. Schuld? Welche Schuld? Habe ich das gesagt? Schuld? Ja. Ja, das ist vielleicht wirklich das Wort. Ich habe es eingesperrt. Und nun ist es heraus. Ich fühle mich manchmal so merkwürdig schuldig. Das Gefühl einer großen Schuld. Ja, so ist es. Das ist es, wogegen ich mich wehre, wogegen ich mich sperre. Aber dieses Gefühl treibt mich. Es ist an allem schuld. Schon wieder schuld. Ich wage mich noch gar nicht unter die Leute. Naja, es ist gut, dass ihr mich abschirmt, aber zum Beispiel dieser Automechaniker, der heute Vormittag den weißen Thunderbird vor dem Haus wieder zum Laufen brachte. Das Fenster stand offen und meine Ohren sind ja noch sehr gut. Mit wem hat er gesprochen? Er hat gar nicht gesprochen, aber er hat das Autoradio angeschaltet. Erst hörte ich die gleiche wahnsinnige Musik, die ich im Krankenhaus manchmal aus dem Schwesternzimmer gehört habe. Und dann Nachrichten. Nachrichten? Bist du da sicher? Ja, der Sprecher sagte, sie hören Nachrichten. Es fing ganz harmlos an. Der CSU-Vorsitzende Strauß hat Ansprüche auf ein Ministeramt in Bonn angemeldet. Es ist wirklich immer das Gleiche. Ja, aber dann verstand ich plötzlich ganz deutlich Bundeskanzler Kohl. Bundeskanzler Kohl? Hm? Der meinte des Bundeskanzlers Kohl. Hm? Ja, Adenauer hat Rosen gezüchtet, er hat als Wirtschaftsmann züchtet jetzt Kohl. Rosenkohl. Ach so. Und jetzt hofft er wohl auf Regen für seinen Kohl. Irgendwie hat der Nachrichtensprecher etwas gesagt von Regen. Ja, von saurem Regen oder von Präsidentregen? Von einem Präsidentenregen. Du bist ja verrückt. Führst du mich an der Nase herum? Kohl und Regen. Ich habe doch nicht den Landfunk gehört. Es waren die Nachrichten. Ich habe nämlich ganz deutlich etwas vom englischen Premierminister gehört. Nein, von einer Premierministerin. Ach, jetzt weiß ich es. Englische Premierministerin, du musst dieses Science-Fiction-Hörspiel gehört haben. Spielt um das Jahresende 1982. Hm? So wie sich der Autor die Zukunft in den 80er Jahren vorstellt. Die SPD war 13 Jahre lang an der Regierung, zusammen mit der FDP natürlich. Aber weil es mit einer Partei wie der FDP auf die Dauer nicht gut gehen kann, wie du ja schon auch immer gesagt hast, geht es nach 13 Jahren schief. Und die CDU ist wieder an der Regierung. Natürlich mit der FDP. In der Fantasie des Hörspielautors haben wir 1982 eine Weltwirtschaftskrise mit immer neuen Rekorden von Arbeitslosen und Firmenpleiten. Nur den cleveren Leuten wie dir geht es gut. Ja, der Autor hat sich wirklich allerhand Makabres einfallen lassen. Ein großes Waldsterben. Natürlich sterben auch die Fische. Und jede Woche einmal gibt es irgendwo eine sogenannte Ölpest. Ein übles Machwerk, dieses Hörspiel. Ausgerechnet im konservativen England eine Frau Regierungschefin. Das ist schon eine überzogene Idee. Ja, der Labour Party traue ich alles zu. Aber diese Lady war eine Erzkonservative, das sollte ja gerade der Witz sein. Es ist die Zeit der Konservativen und ein Liter Super kostete 1,70 Mark, so ein Quatsch. Ach so, die Zeit ist um. Die Zeit der Konservativen ist um? Oder meine Zeit? Die Saunazeit. Raus jetzt. Endlich an die frische Luft. Und dann der Sprung ins kalte Wasser. Also, ganz verstehe ich die Situation immer noch nicht, Herr Wangenheim. Können Sie als Anwalt von Peter Arnowski Klarheit schaffen? Was ist denn nun mit diesem Tonbandgerät hier? Das hatte Peter Arnowski in der Schwimmhalle von Hoffmann versteckt, Herr Oberstaatsanwalt. Ja, zu welchem Zweck? Sie wissen, dass Herr Hoffmann im Mai einen Selbstmordversuch unternommen hat. Ja. Vorher hat er diesen Abschiedsbrief geschrieben. Mhm. Der Brief wurde von dem Portier gestohlen und Herrn Arnowski mit einer Geldforderung von 5.000 Mark vorgelegt. Ich wurde vor 18 Jahren von Klaus Simonath und seiner Freundin Lore Arnowski erpresst. Was ich im Falle der Lore Arnowski entschieden bestreite. Simonath war zwar der Vater ihres Kindes, aber sie hatte von seinen Machenschaften keine Ahnung. Sie war allerdings im Besitz einiger Hoffmann belastender Briefe. Hoffmann wusste das, täuschte sie mit gespielter Güte und Großzügigkeit, sodass sie wegen dieser Briefe nichts gegen ihn unternahm. Sie hatte ja auch nicht den Verdacht, dass Klaus Simonath ermordet worden war. Als sie auf dem Sterbebett lag, erklärte sie ihrem Sohn Peter einiges und überließ ihm auch die Briefe. Peter Arnowski stattete Hoffmann einen Besuch ab. Nach dem Tod der Lore Arnowski, die von mir mittlerweile ein Kapital von 500.000 Mark an Schweigegeld erhalten hatte, will mich ihr unehelicher Sohn um eine weitere 500.000 erpressen. Eine gezielte Diskriminierung. Peter Arnowski hat nie Geld gewollt. Ja, was wollte er dann? Die Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit, der Oberstaatsanwalt. Er wollte einen alten Nazirichter entlarven und einen Mord aufklären. Damals war ich ein Mann, der für das Glück seiner Familie alles tat. Für meine geliebte Frau und vor allem für Marion, mein einziges Kind. Das große Opfer hat sich nicht gelohnt. Meine Frau ist zu einer Trinkerin geworden. Sie verblödet mehr und mehr und hat sich mir völlig entfremdet. Marion hat sich zu einem zügellosen Vamp entwickelt. Zu einer echten Liebesbeziehung ist sie nicht mehr fähig. Ich wäre ein Don Quixote, würde ich für diese Frau noch einmal etwas tun. Ich ziehe deshalb eine Kugel vor. Diese Kugel hat Hoffmann aber nicht getötet. Sie hat in seinem Gedächtnis die Erinnerung an die letzten 18 Jahre ausgelöscht und ihm die Fähigkeit zu der Einsicht genommen, dass er in der Vergangenheit lebte. Das Interessante war nun, dass Klaus Simonath, der Erpresser, in seinem Kopf noch lebendig herumspukte. Peter Arnowski zog daraus den logischen Schluss, dass dann auch der ausgetüftelte Mordplan gegen Klaus Simonath in Hoffmanns Kopf existieren müsse. Hoffmann würde diesen Plan noch einmal ausführen, wenn Peter Arnowski in die Rolle seines Vaters schlüpfte. Das Rätselhafte an dem Todesfall damals war ja, wie ein Mann von 1,80 Meter bei einer Wassertiefe von nur 1,60 Meter ertrinken konnte. Tja, und wie konnte er ertrinken? Eine Videokamera, die Arnowski versteckt hatte, hat wegen der Dunkelheit in der Schwimmhalle leider keine brauchbaren Bilder geliefert. Aber das Tonbandgerät hat seine Aufgabe erfüllt. Hören wir uns das Entscheidende an. Arnowski war nach dem Saunagang zunächst wie immer in die frische Luft gelaufen. Hoffmann war in der offenen Tür stehen geblieben und wartete auf Arnowski. Und da steigen wir jetzt ein. Ja, komm schon! Oder hast du eine Angst vor deinem tollen Kopfsprung mit Anlauf? Nein! Ich komme! Platz da! Weil das Wasser diesmal bis zum Beckenrand reicht. Das sind 25 Zentimeter mehr. Da ersäufst du. Hilf mir! Verstehst du noch immer nicht? Ich habe die Abflussventile zugedreht. Wenn du ertrunken bist, werde ich sie wieder aufdrehen. Du Schwein! du Bandit! Glaubst du, dass ich meine 18-jährige Tochter an einen Gangster verschachere? Alles, was ich liebe, an einen Verbrecher, an einen Sittenstolz, der auch von meiner Frau nicht die Finger lässt. Marion hat euch auf dem Rücksitz des Thunderbirds beobachtet. Dabei habe ich dir vor 19 Jahren das Leben gerettet, als ich dich zum Tode verurteilte. Die SS hat doch nur darauf gewartet, dich nach dem Freispruch in Empfang zu nehmen, weil ich denen durch meine legalen Todesurteile zu viele wegschnappte. Bin ich schließlich zum Volkssturm abgeschoben worden. Wie ein Stück Schlachtvieh habe ich auf den Tod gewartet. Aber dann hat es meinen braven Chauffeur Hoffmann erwischt. Damals war es nicht schwer, Papiere zu vertauschen, aber jetzt habe ich mich noch einmal in den Richter Dr. Stadthalter zurückverwandelt. Ich verurteile dich zum Tode. Ich weiß von der Person, die mit deinen Briefen zur Polizei laufen soll, wenn dir was passiert, aber diese Lore Arnowski ist eine anständige Frau. Die wird mich nicht erpressen. Ich werde sie anständig bezahlen. Sehr anständig. Die gerichtsmedizinische Untersuchung wird keinen Anhalt für einen Mord ergeben. Warum also sollte sie zur Polizei gehen? Nur weil du es so gewollt hast, du Lump? Was ist denn? Du kannst hier plötzlich schwimmen. Das ist doch gar nicht möglich. Halt! Halt! Wohin gehst du? Zum Telefon. Die Mordkommission anrufen. Sie leben tatsächlich in einer falschen Zeit, Dr. Stadthalter. Ihre Hirnverletzung hat eine seelische Sperre möglich gemacht. Sie haben die vergangenen 18 Jahre ausgesperrt, weil sie mit denen nicht mehr leben mochten. Besonders nicht mit der Erinnerung an die Ermordung meines Vaters Klaus Simoneit heute vor 18 Jahren hier in diesem Swimmingpool. Aber ein anderer Mensch konnten sie nicht werden. Darum haben sie den Mord wiederholen müssen. Ich informiere jetzt die Polizei. Soweit das Tonband. Ja, und dieses Platschen. Was bedeutet dieses Platschen? Das wird Ihnen Herr Arnowski erklären, wenn Sie gestatten. Ja, aber selbstverständlich. Bitte, Herr Arnowski. Als ich die Schwimmhalle verlassen hatte, ist Hoffmann, alias Stadthalter, in sein Schwimmbecken gesprungen. Er war nicht Schwimmer und er wusste genau, dass er diesmal keinen Grund bekommen würde. Das wär's. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.